Es harrt die Braut so lange schon, o Herr, auf dein Erscheinen. Wann wirst du kommen, Gottes Sohn, zu stillen all ihr Weinen? Durch deine Nähe, Seligkeit, wann bringst du die Erquickungszeit? O komme bald, Herr Jesus, o komme bald, Herr Jesus. Zwar bist du schon zu jeder Stund in deiner jünger Mitte, sprichst Frieden uns aus deinem Mund, erhörest Lob und Bitte. Doch Heiland ganz genügt uns nicht, wir möchten schon dein Angesicht. O komme bald, Herr Jesus, o komme bald, Herr Jesus. Es schmerzt uns sehr der Feinde Sport, die deinen Namen schmähen und dich, du wundervoller Gott, nicht lieben noch verstehen. Komm, zeig den Völkern weit und breit dein Reich und deine Herrlichkeit. O komme bald, Herr Jesus, o komme bald, Herr Jesus. O lass uns wachen spät und früh, lass unsere Lampen brennen. Dein heilges Öl uns mangle nie, lass nichts von dir uns trennen. Damit, wenn einst der Herr Ruf erschallt, der Bräutigam kommt, es wieder halt. O komme bald, Herr Jesus, o komme bald, Herr Jesus. Wir sehnen uns, mit dir zu sein, bei deiner Hochzeitsfreude. O Jesus, sieh, wir harren dein, geschmückt in deinem Kleide. Wir schauen freudig himmelwärts und immer lauter herruft das Herz. O komme bald, Herr Jesus, o komme bald, Herr Jesus.